Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 16. Am nächsten Tag der gleiche Regen, das gleiche dunkle, schwere Wetter. Es schien, als wolle all das Wasser, das unaufhörlich gegen die Scheiben schlug und durch die Dachrinnen floss, niemals ein Ende nehmen. Stunde auf Stunde, der ganze Vormittag verging und der Himmel wurde nicht klarer. In dem kleinen Hotelgarten, der hinter dem Haus lag, war alles niedergebogen und geknickt, alle Blätter waren zu Boden gedrückt, mit Schmutz und Nässe bedeckt. Nagel hielt sich den ganzen Tag im Zimmer auf. Er las, auf und abgehend, wie er zu tun pflegte, und sah beständig auf die Uhr. Ein endloser Tag. Mit der größten Ungeduld erwartete er den Abend. Als es 8 Uhr war, begab er sich sofort zu Martha. Er ahnte nichts Böses. Sie empfing ihn jedoch mit einem leidenden und ganz verweinten Gesicht. Er versuchte, mit ihr zu sprechen, aber sie antwortete kurz und ausweichend und sah ihn nicht an. Mehrere Male bat sie ihn, ihr zu verzeihen und nicht böse zu sein. Als er sie bei der Hand nahm, begann sie zu zittern und wollte sich zurückziehen. Schließlich aber ließ sie sich doch auf einem Stuhl neben ihm nieder. Dort blieb sie sitzen, bis er nach einer Stunde wieder ging. Was war geschehen? Er drang mit Fragen auf sie ein, bat um eine Erklärung, aber sie vermochte nicht Rede und Antwort zu stehen. Nein, sie sei nicht krank. Sie habe nur über alles nachgedacht. Bereute sie denn ihr Versprechen? Konnte sie ihn vielleicht nicht lieb haben? Ja, das ist es. Aber verzeihen Sie mir und seien Sie mir nicht böse. Sie habe heute Nacht darüber nachgedacht, die ganze Nacht, und habe es immer unmöglicher gefunden. Ja, sie habe auch ihr Herz zu Rate gezogen und fürchtete, dass sie ihn nicht so gern haben könne, wie sie sollte. Na gut, Pause. Aber glaubte sie nicht, dass sie ihn später doch noch gern haben könnte? Er hatte sich gefreut, mit ihr ein neues Leben in der Welt beginnen zu dürfen. Er wollte gut zu ihr sein. Das rührte sie. Sie presste die Hand gegen die Brust, sah aber beständig nieder und sagte nichts. Tja, sie glaube also nicht, dass er es erreichen könnte, später, wenn sie immer zusammen lebten, ihre Liebe zu gewinnen. Sie flüsterte nein. Aus ihren langen Wimpern tropften ein paar Tränen. Pause. Sein Körper zitterte, die blauen Adern auf seinen Schläfen schwollen an. Ja, Liebste, dann ist also nichts zu machen. Dann solle sie nicht mehr weinen. Sie möge ihm verzeihen, dass er mit seinen Bitten auf sie eingedrungen sei. Er habe doch das Beste gewollt. Sie griff schnell nach seiner Hand und hielt sie fest. Er wunderte sich ein wenig über diese plötzliche Heftigkeit und fragte, ob etwas Besonderes an ihm sei, das sie abstieße. Er würde sich danach richten, es wieder gut machen, wenn es in seiner Macht stünde. Liebte sie vielleicht nicht, dass er... Sie unterbrach ihn rasch. Nein, nichts, nichts. Aber alles ist so undenkbar. Ich weiß nicht einmal, wer Sie sind, zum Beispiel. Ja, ich weiß, Sie wollen mir wohl, allerdings. Verstehen Sie mich nicht falsch. Plötzlich fährt ihm eine Ahnung durch den Kopf. Er begreift, dass jemand ihr Vertrauen zu ihm untergraben, dass etwas Feindliches sich zwischen sie und ihn gedrängt hat. Er fragt, ist heute jemand bei Ihnen gewesen? Sie antwortet nicht. Entschuldigen Sie, es ist ja auch gleich, ich habe kein Recht mehr zu fragen. Oh, ich war heute Nacht so glücklich, sagte sie. Mein Gott, wie wartete ich darauf, dass es morgen werden sollte? Und wie habe ich auf Sie gewartet? Aber heute sind mir nur lauter Zweifel gekommen. Wollen Sie mir wenigstens eines sagen? Sie glauben also nicht, dass ich ehrlich gegen Sie gewesen bin. Sie misstrauen mir. Nein, nicht immer. Lieber seien Sie nicht böse auf mich. Sie sind so fremd hier. Ich weiß nichts von Ihnen, außer dem, was Sie mir sagen. Vielleicht meinen Sie es jetzt ehrlich, bereuen es später aber. Ich weiß nicht, welche Gedanken Ihnen später kommen werden. Pause. Da fasst er sie unters Kinn, hebt ihren Kopf ein wenig und sagt, »Und was sagte Fräulein Kieland noch?« Sie wurde verwirrt, warf ihm einen scheuen Blick zu, der ihre Bestürzung verriet und rief aus, Das sagte ich doch nicht. Nein, tat ich das denn? Das sagte ich nicht. Nein, nein, Sie sagten es nicht. Er fiel in Gedanken. Seine Augen starrten auf einen Punkt, ohne etwas zu sehen. Nein, Sie sagten nicht, dass sie es war. Beruhigen Sie sich nur. Aber Fräulein Kieland ist also doch hier gewesen. Sie ist durch diese Tür hereingekommen und den gleichen Weg wieder hinausgegangen, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt hatte. Diese Angelegenheit war ihr so wichtig, dass sie heute trotz dieses Wetters ausging. Liebe gute Martha, gute Seele, glauben Sie mir dennoch, glauben Sie mir nur heute Abend, dann will ich Ihnen später beweisen, wie wenig ich im Sinn habe, Sie zu betrügen. Nehmen Sie Ihr Versprechen jetzt nicht zurück. Denken Sie noch einmal darüber nach. Denken Sie bis morgen darüber nach. Und lassen Sie mich dann wieder zu Ihnen kommen. Nein, ich weiß nicht, unterbrach sie ihn. Sie wissen nicht? Sie möchten mich also heute Abend am liebsten ein für alle Mal loswerden? Ich möchte lieber einmal zu Ihnen kommen, wenn Sie... Ja, wenn Sie verheiratet sind und alles fertig haben. Das Haus. Ich meine, wenn... Ich möchte lieber Magd bei Ihnen sein, das möchte ich lieber. Pause. Ihr Misstrauen zu ihm hatte bereits tiefe Wurzeln geschlagen. Er konnte es nicht mehr überwinden. Und mit Kummer fühlte er, wie sie, je mehr er sprach, ihm immer weiter und weiter entglitt. Aber warum weinte sie denn? Was quälte sie? Und warum ließ sie auch seine Hand nicht los? Er kam noch einmal auf Minute zurück. Verzeihen Sie, wenn ich noch einmal zum letzten Mal Minute erwähne. Nein, bleiben Sie ruhig, ich habe meine Gründe, wenn ich so spreche. Ich will nichts Schlechtes über diesen Menschen sagen, im Gegenteil. Sie werden sich erinnern, dass ich Ihnen gegenüber so gut wie nur irgend möglich von ihm gesprochen habe. Ich nahm an, dass er mir bei Ihnen im Wege stehen könnte. Deshalb erwähnte ich ihn. Ich behauptete unter anderem, dass er ebenso gut wie jeder andere eine Familie versorgen könne. Und glaube heute noch, dass er das kann, wenn ihm ein wenig geholfen wird. Aber Sie wollten gar nicht darauf hören. Sie hätten nichts mit Minute zu tun. Sie baten mich sogar nicht mehr, von ihm zu sprechen. Gut, aber mein Verdacht ist noch nicht beseitigt. Sie haben mich noch nicht vollständig überzeugt. Und ich frage Sie wieder, ob zwischen Ihnen und Minute etwas besteht. In diesem Fall ziehe ich mich sofort zurück. Sie schütteln den Kopf. Aber dann verstehe ich nicht, warum Sie sich weigern, die Sache bis morgen zu überlegen und mir dann Bescheid zu geben. Das wäre nur gerecht. Da gab sie nach. Sie stand sogar auf. Ihre Erregung ging mit ihr durch und lächelnd und weinend strich sie ihm über das Haar, wie schon früher einmal. Gut, sie wolle ihn morgen wieder treffen, das wolle sie gern. Er möchte nur ein wenig früher kommen, um 4 Uhr, 5 Uhr, solange es hell sei, dann könne niemand etwas sagen. Aber jetzt müsse er gehen, es sei am besten, er ginge sofort. Dann sehen Sie sich also morgen wieder. Sie würde gewiss daheim sein und auf ihn warten. Dieses merkwürdige Kind von einem alten Mädchen. Wegen eines Wortes, einer halben Bemerkung, flammte ihr Herz auf und riss sie zur Zärtlichkeit hin. Sie hielt ihn bei der Hand, bis er ging, begleitete ihn an die Tür und hielt ihn immer noch an der Hand. An der Treppe sagte sie sehr laut, »Gute Nacht«, als könne jemand in der Nähe sein, dem sie trotzen wollte. Der Regen hatte aufgehört, beinahe. Hier und da sah man schon zwischen den Wolken ein Stück blauen Himmels und nur manchmal noch fiel ein Regentropfen auf die nasse Erde. Nagel atmete freier. Ja, er würde ihr Zutrauen wiedergewinnen. Weshalb sollte es ihm nicht gelingen? Er ging nicht heim, sondern schlenderte an den Speichern vorbei, am Meer entlang, vorbei an den letzten Häusern der Stadt und kam auf den Weg zum Pfarrhof. Kein Mensch war zu sehen. Als er noch einige Schritte gegangen war, erhebt sich plötzlich jemand vom Wegrand und geht vor ihm her. Es ist Dagny. Der helle Zopf hängt über den Regenmantel herab. Es durchschüttelte ihn vom Kopf bis zum Fuß. Und einen Augenblick stand er still. Er war höchst erstaunt. War denn auch sie heute nicht auf dem Basar? Oder ging sie nur ein wenig spazieren? bevor die lebenden Bilder begannen. Unendlich langsam bewegte sie sich vorwärts, blieb sogar ein paar Mal stehen und sah nach den Vögeln in der Luft, die wieder zwischen den Bäumen zu fliegen begannen. Hatte sie ihn gesehen? Wollte sie ihn auf die Probe stellen? War sie bei seinem Kommen aufgestanden, um zu versuchen, ob er es noch einmal wagte, sich ihr zu nähern? Sie konnte sich beruhigen. Er würde sie jetzt nie mehr belästigen. Und plötzlich erwacht in ihm ein Zorn, ein blinder und dumpfer Zorn gegen dieses Mädchen, das ihn vielleicht noch einmal in Versuchung führen wollte, nur um der Befriedigung willen, ihn hinterher demütigen zu können. Sie war imstande, den Leuten oben im Bazar noch einmal zu erzählen, dass er ihr begegnet sei. War sie nicht eben bei Martha gewesen und hatte auch dort sein Glück vereitelt? Konnte sie jetzt nicht einhalten und aufhören, ihm Böses in den Weg zu legen? Sie hatte ihm nach Verdienst heimzahlen wollen, gut. Aber sie bezahlte derber, als es notwendig war. Beide gehen gleich langsam, einer hinter dem anderen. Es war beständig ein Abstand von 50 Schritten zwischen ihnen. Plötzlich verliert sie ihr Taschentuch. Er sieht es fallen, sieht, wie es an ihrem Mantel herunterflattert und auf dem Weg liegen bleibt. Wusste sie, dass sie es verloren hatte? Und er sagt sich, dass sie ihn auf die Probe stellen wollte. Ihre Wut gegen ihn hatte sich noch nicht gelegt. Sie wollte ihn veranlassen, dieses Taschentuch aufzuheben und ihr zu bringen, damit sie ihm ins Gesicht sehen und sich über seine Niederlage bei Martha ergötzen konnte. Sein Zorn steigt, er presst die Lippen zusammen und zieht seine Stirn in leidenschaftliche Falten. Er ging gleichmäßig langsam weiter, und als er zu dem Taschentuch kam, trat er darauf und setzte seinen Weg fort. Er bemerkte, dass sie plötzlich auf die Uhr sah und auf einmal umkehrte. Sie kam gerade auf ihn zu. Hatte sie ihr Taschentuch vermisst? Da kehrte auch er um und ging langsam vor ihr her. Als er wieder zu dem Taschentuch kam, trat er abermals darauf und dies vor ihren Augen, und er ging weiter. Er fühlte, dass sie dicht hinter ihm war und beeilte sich doch nicht. So wanderten sie eines vor dem anderen her, bis sie in die Stadt kamen. Sie nahm, wie er vermutet hatte, den Weg zum Bazar. Er ging nach Hause. In seinem Zimmer angelangt, öffnete er ein Fenster, lehnte sich auf den Ellbogen hinaus, gebrochen, vernichtet. Sein Zorn war jetzt vorbei. Er krümmte sich zusammen und begann, den Kopf auf die Arme gelegt zu schluchzen, stumm, mit trockenen Augen und bebendem Körper. So war das abgelaufen. Sie hatte ihr Taschentuch fallen lassen, vielleicht absichtlich, vielleicht um ihn zu demütigen. Aber was weiter? Er hätte es aufheben können, es stehlen und sein Leben lang auf der Brust tragen können. Es war schneeweiß gewesen, und er hatte es in den schmutzigen Weg getreten. Plötzlich fährt er auf. In zwei Sprüngen ist er die Treppe hinunter, stürmt auf die Straße hinaus, durchläuft die ganze Stadt in ein paar Minuten und ist wieder auf dem Weg zum Pfarrhof. Vielleicht konnte er das Taschentuch noch finden. Und richtig, sie hatte es liegen lassen, obwohl er bestimmt wusste, dass sie gesehen hatte, wie er zum zweiten Mal darauf getreten war. Klopfenden Herzens steckte er es zu sich, eilt heim und wäscht es unzählige Male in frischem Wasser und breitet es vorsichtig aus. Es war bös zugerichtet, in der einen Ecke sogar von seinem Absatz zerrissen. Aber was tat das? Erst als er sich wieder ans Fenster setzte, entdeckte er, dass er ohne Mütze durch die Stadt gelaufen war. Tja, er war verrückt. Er war verrückt, wenn sie ihn nur gesehen hätte. Sie hatte ihn auf die Probe stellen wollen, und eigentlich war er auch jämmerlich dabei durchgefallen. Nein, das musste jetzt ein Ende haben. Ruhigen Herzens, erhobenen Hauptes und mit kaltem Blick, ohne sich zu verraten, musste er ihr in die Augen sehen können. Er wollte wegreisen und Martha mitnehmen. Sie war zu gut für ihn, aber er wollte sie sich verdienen. Niemals rasten, niemals sich eine Stunde der Ruhe gönnen, bevor er sie sich verdient hatte. Das Wetter hellte sich immer mehr auf, leise Windstöße führten den Duft von frischem Gras und feuchter Erde durch das Fenster herein und belebten ihn immer mehr. Ja, morgen würde er wieder zum Martha gehen und sie demütig bitten, nachzugeben. Aber schon am Vormittag des nächsten Tages wurde seine Hoffnung zerstört. Als er beinahe zum Fortgehen bereit war, reichte Sarah ihm einen Brief durch die Tür herein. Er kam nicht von der Post, sondern durch einen Boten. Der Brief war von Martha und enthielt nur wenige Zeilen. Er solle heute Abend doch nicht kommen, sie sei abgereist. Er möge ihr um Gottes Willen vergeben und sie nicht mehr besuchen. Sie litte bei einem Wiedersehen. Leb wohl. Zuunterst am Brief, unter ihrem Namen, hatte sie hinzugefügt, dass sie ihn niemals vergessen werde. Überhaupt klang ein Ton der Wehmut durch die wenigen Zeilen des Briefes. Sogar die Buchstaben hatten ein trauriges, ärmliches Aussehen. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen. Alles war verloren. Alles verschwor sich gegen ihn. Hatte er es wohl jemals besser und ehrlicher gemeint als hier? Trotzdem half es nichts. Einige Minuten lang sitzt er unbeweglich da. Plötzlich springt er vom Stuhl auf. Er sieht auf die Uhr. Es ist 11. Wenn er sofort wegginge, konnte er Martha noch treffen, ehe sie abreiste. Augenblicklich begibt er sich zu ihrem Haus hinunter. Es ist abgeschlossen und leer. Er schaut durch die Fenster in beide Zimmer und kann niemand entdecken. Stumm kehrt er wieder ins Hotel zurück, ohne zu wissen, wo er geht, ohne von der Straße aufzusehen. Wie konnte sie das tun? Er hätte ihr doch Lebewohl sagen und ihr alles Gute wünschen können auf ihren Wegen. Er wäre vor ihr niedergekniet, um ihre Güte willen. Und sie hätte es nicht ertragen können, dass er das getan hätte. Nun war nichts mehr zu machen. Als er Sarah im Gang traf, erfuhr er, dass der Brief durch einen Boten aus dem Pfarrhof geschickt worden sei. So war auch das Dagnys Werk. Sie hatte das Ganze veranlasst. Nein, sie würde ihm nie verzeihen. 4 Tage lang ging er wie ein Verrückter umher, in einer merkwürdig abwesenden Stimmung, als sei er von einem Gedanken, einem Gefühl besessen. Jeden Tag und an jedem Tag mehrmals war er unten an Marthas Haus und sah nach, ob sie nicht zurückgekommen sei. Wohin war sie gereist? Aber wenn er sie auch gefunden hätte, wäre es doch nutzlos gewesen. Eines Abends wäre er beinahe mit Dagny zusammengestoßen. Sie kam aus einem Laden und streifte fast seinen Ellbogen. Sie bewegte die Lippen, als wolle sie ihn ansprechen, wurde aber plötzlich rot und schwieg. Er erkannte sie nicht sogleich und in der Verwirrung blieb er einen Augenblick stehen und sah sie an, ehe er sich umwandte und sich entfernte. Sie kam nach. Er hörte an ihren Schritten, dass sie schneller und schneller ging. Er hatte das Gefühl, sie wolle ihn einholen. Und er beschleunigte deshalb seinen Gang, um fortzukommen, sich vor ihr zu verstecken. Er hatte Angst, sie würde ihn aufs Neue in irgendein Unglück stürzen. Endlich erreichte er sein Hotel. Er lief hinein und eilte in höchster Unruhe auf sein Zimmer. Das war am 14. Juli, an einem Dienstag. Als er am Mittwochmorgen aufstand, untersuchte er zuerst die kleine Giftflasche in seiner Westentasche, schüttelte sie, roch daran und steckte sie wieder ein. Während er sich dann ankleidete, begann er aus alter Gewohnheit, mit einer dieser langen und unordentlichen Gedankenreihen zu spielen, die ihn häufig beschäftigten und seinen müden Kopf niemals zur Ruhe kommen ließen. Mit einer verrückten, ungeheuren Hast tat sein Gehirn diese Arbeit. Ja, Gott sei Dank, er hatte seine kleine Flasche. Die Flüssigkeit war klar wie Wasser und roch nach Mandeln. Er würde sehr bald Verwendung dafür haben, wenn sich kein anderer Rat fand. Es war eben doch das Ende. Und warum nicht? Er hatte so närrisch schön von einer Tat auf Erden geträumt, von etwas Großem, von Taten, vor denen sich die Fleischfresser bekreuzigen sollten. Und das war schlimm ausgefallen. Er hatte die Aufgabe nicht bewältigt. Warum sollte er keine Verwendung für die Flüssigkeit haben? Es blieb nur noch übrig, sie ohne allzu viele Grimassen zu schlucken. Ja, das würde er tun, wenn die Zeit erfüllt war, wenn die Stunde schlug. Und Dagny sollte gewinnen. Wie mächtig war dieses Menschenkind, so durchschnittlich sie war, mit einem langen Zopf und einem verständigen Herzen. Er konnte sich gut in den armen Mann hineindenken, der nicht ohne sie leben wollte, jenen mit dem Stahl und dem letzten Nein. Er wunderte sich nicht mehr über ihn. Der Arme hatte Schluss gemacht. Und was hätte er sonst tun sollen? wie ihre blauen Samtaugen funkeln werden, wenn auch ich den gleichen Weg gehe. Aber ich liebe dich, auch deshalb, auch um deiner Bosheit willen. Du hast Martha von mir weggehen lassen. Ich liebe dich trotzdem, und du weißt das und lachst nur darüber. Auch dafür liebe ich dich. Kannst du mehr verlangen? Ich liebe deine langen weißen Hände, deine Stimme, dein helles Haar, deinen Atem und deine Seele. Und ich kann mich nicht davor retten und habe mich nicht mehr in der Gewalt. Ja, du darfst gerne meiner spotten und über mich lachen. Was tut das, wenn ich dich liebe? Ich kann nicht finden, dass sich dadurch etwas ändert. Du kannst mir antun, was dir einfällt. Und du bist immer gleich schön und liebenswert in meinen Augen. Ich gebe das zu. Selbst wenn du mich geringschätzig ansiehst oder mir den Rücken wendest, ohne auf meine Frage zu antworten, oder wenn du mich auf der Straße einzuholen versuchst, um mich zu demütigen, auch da bebt dir mein Herz in Liebe entgegen. Merkwürdig. Ich denke wie früher, fühle wie früher, bin Herr über meine Bewegungen wie früher. Ich schätze die Menschen ein wie früher. Ich gehe zu Martha, ich weiß, sie ist die Erlösung, die gute Seele, mein guter Engel. Sie hat Angst, sie fürchtet sich sehr. Aber schließlich will sie doch, wie ich will. Und wir sind einig. Ich träume von einem Leben in glücklichem Frieden. Martha ist dabei. Martha erfüllt meinen Tag mit Reinheit und die Nacht mit Ruhe. Jetzt aber mischt sich die Welt ein. Die Welt nennt es Wahnsinn. Die Welt sagt, ein vernünftiger Mann und eine vernünftige Frau würden das nicht getan haben. Folglich ist es Wahnsinn, so etwas zu tun. Und ich trete als der einzige Vorstampfer auf den Boden und sage, es ist vernünftig. Was weiß die Welt? Nichts. Man gewöhnt sich nur an ein Bild, nimmt es an, erkennt es an, denn unsere Lehrer haben es vor uns anerkannt. Alles ist einzig und allein eine Annahme. Sogar Zeit, Raum, Bewegung, Materie sind eine Annahme. Die Welt weiß nichts, sie übernimmt nur. Einen Augenblick hielt Nagel die Hand vor die Augen und bewegte den Kopf hin und her, als schwirre es vor ihm. Er stand mitten im Zimmer. Woran dachte ich eben jetzt? Gut, sie fürchtete sich vor mir. Aber wir wurden doch einig. Ich will der Welt mein Bündnis aufsagen, ich sende ihr den Ring zurück. Wie ein Narr habe ich mich unter Narren getummelt, verrückte Streiche begangen, Geige gespielt und die Leute haben gerufen, gut gebrüllt, Löwe. Es ekelte mich vor dem Triumph, die Fleischfresser klatschen zu hören. Ich gehe in das Tal des Friedens und werde das friedlichste Wesen des Waldes. Und wenn ich von der Arbeit müde bin, steht meine Frau in der Tür und winkt mir zu, und ich segne sie und danke ihr für all ihr freundliches Lächeln. Martha, wir waren doch einig. War es nicht so? Dagny, ich liebe dich nicht. Ich werde zu dir kommen, wenn die Stunde geschlagen hat, wenn ich tot bin. Ich werde mich dir an der Brandmauer zeigen und ich werde dich als Skelett verfolgen. Es ist unsagbar dumm von dir zu glauben, dass ich dich liebe. Jetzt, da die Zeit so bald erfüllt ist. Ich verabscheue dein ganzes gutbürgerliches Dasein, so geziert, wohlfrisiert und nichtssagend. Was hättest du wohl aus mir gemacht? Ich möchte darauf schwören, dass du einen großen Mann aus mir gemacht hättest. Alle großen Männer balancieren auf einem Weltkörper, der im Verhältnis zum Sirius nicht größer ist als der Rücken einer Laus. Jede Gemeinde will ihren großen Mann haben. Einen Rechtskandidaten, einen Romanschriftsteller, einen Polarschiffer. Und die Erde wird so großartig flach und einfach und eben zu überblicken. Ich werde niemals ein großer Mann sein. Soll ich so tun, wie die Welt tut? Die Welt ist sich immer gleich. Sie erkennt an, was die Welt früher anerkannt hat. Sie bewundert, fällt in die Knie, läuft den großen Männern mit Hurrarufen nach. Und das sollte auch ich tun? Ich bin ein Fremder, ein Ausländer des Daseins, Gottes fixe Idee, nennt mich, wie ihr wollt. Es rührt mich nicht, wie ihr mich nennt. Ich weiß, was ich weiß. In meinem Herzen habe ich recht. Bisweilen in gewissen Stunden ahne ich den unendlichen Zusammenhang in allem. Ja, ja, ja. Ich bin ein Fremder unter den Mitmenschen. Und bald schlägt die Stunde. Das mit den großen Männern ist nur Komödie und Humbug und Betrug. Alles ist Betrug. Kammer und Minute und alle Menschen und die Liebe und das Leben. Alles, was ich höre und sehe und vernehme, ist Betrug. Das Blau des Himmels ist Ozon, schleichendes Gift. Und wenn der Himmel so recht klar und blau ist, dann segle ich dort oben, lasse mein Boot in den blauen, trügerischen Ozon hineingleiten und das Boot ist aus wohlriechendem Holz und das Segel. Dagny sagte, dass das so schön sei. Ja, das hast du gesagt. Und Dank, trotz allem, weil du das sagtest und mich damals glücklich machtest. Ich erinnere mich an jedes Wort und trage es mit mir, wenn ich des Weges gehe und an alles denke. Und ich werde es nie vergessen. Und jetzt sollst du siegen, wenn die Stunde schlägt. Ich will dich nicht mehr verfolgen. Und ich will mich dir auch nicht an der Brandmauer zeigen. Du musst mir verzeihen, dass ich das sagte. Nein, ich will zu dir kommen und dich mit weißen Flügeln umfächeln, wenn du schläfst, und dir folgen, wenn du wachst, und will dir manch gutes Wort zuflüstern. Als Nagel in den Wald gekommen war, warf er sich auf den ersten besten Heidekrauthügel und verbarg den Kopf in seinen Händen. Welch eine Verwirrung in seinem Gehirn, welch ein Gewimmel von unmöglichen Gedanken. Bald darauf fiel er in Schlaf. Erst 4 Stunden waren vergangen, seit er aufgestanden war, und doch fiel er in Schlaf, todmüde und erschöpft. Es war Abend, als er erwachte. Er sah umher. Die Sonne war im Begriff, hinter der Dampfmühle in Intwicken unterzugehen, und die Vögel flogen von Baum zu Baum und sangen. Sein Kopf war ganz in Ordnung, keine verwirrten Gedanken mehr, keine Bitterkeit. Er war vollständig ruhig. Er lehnte sich an einen Baumstamm und dachte nach. Sollte er es jetzt tun? Warum nicht ebenso gut jetzt wie später? Nein, er musste vorher noch verschiedene Dinge ordnen. Einen Brief an seine Schwester schreiben, Martha mit einer kleinen Erinnerung in einem Briefumschlag bedenken. Er konnte heute Abend nicht sterben. Er hatte auch im Hotel seine Rechnung noch nicht beglichen. Auch Minutes wollte er gern gedenken. Und langsamen Schrittes ging er heim ins Hotel. Aber morgen Abend sollte es geschehen. Gegen Mitternacht. Ohne irgendwelche Anstalten, kurz und gut. Noch um 3 Uhr morgens stand er in seinem Zimmer am Fenster und sah auf den Marktplatz hinaus.